Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Dynamius äußerte das außerordentliche Maßnahmekomitee für die Industriezone Kaesong am 11. August den Willen, einen hartnäckigen Kampf dazu zu führen, die südkoreanischen Behörden zur Entschädigung zu zwingen.